Keine bis jetzt, den anderen sag ich Dankeschön, bin besetzt. Ich lieb nur eine und keine dazu, und diese eine, die eine bist du. Ich brauche keine Herzogin, Königin, Kaiserin, ich lieb nur eine, die eine bist du.